Kundgabe 3715. Empfangen durch Bertha Dudde am 16.03.1946. Verheißung der ewigen Seligkeit. Warum banget ihr um euer irdisches Los, wenn ich euch ein weit schöneres verheiße in der Ewigkeit? Glaubet an mich und an mein Wort. Dann werdet ihr jede irdische Furcht verlieren, denn so ihr innerlich überzeugt seid, dass mein Wort Wahrheit ist, so ihr also fest glaubet an meine Liebe, Weisheit und Allmacht, dann wisset ihr auch, dass sich meine Verheißungen erfüllen. Und dann könnet ihr freudigen Herzens alle Leiden und Nöte, alle Entbehrungen und Drangsal auf euch nehmen. Denn sie wären nur eine kurze Zeit, um dann einem ewigen Leben in Seligkeit zu weichen. Es fehlt euch nur der Glaube, und darum seid ihr ängstlich und fürchtet die kommende Zeit. So ihr aber glaubet, dass ich bin, dass ich voller Liebe und unbeschränkt wirke, darf euch kein Zweifel befallen an der Erfüllung meiner Verheißungen, weil mein Wort reinste Wahrheit ist und an jedem sich erfüllen muss, der meinen Willen erfüllet, der sich bemüht, diesem entsprechend zu leben, der also mir zustrebt in Gedanken, Worten und Taten. Und dieser braucht keine irdische Not zu fürchten, denn sie betrifft nur den Körper und wird auch für den Körper ertragbar sein. Die Seele aber bleibt unberührt und trägt den letzten Sieg davon. Sie geht ein in das Reich des Friedens, einem Leben voller Seligkeit entgegen. Lasset die kurze Zeit auf Erden, die ihr noch durchleben müsset, auch reich sein an irdischen Nöten und Sorgen. Sie geht schnell vorüber, sie wird vergehen, wie auch alle Leiden und Nöte vergehen. Aber mein Wort vergeht ewig nicht. Und mein Wort verheißet euch ewige Glückseligkeit. Und ob ihr auch auf Erden es nicht fasset, ob ihr auch auf Erden euch keinen Begriff machen könnt, worin diese Seligkeit besteht. Mein Wort muss euch genügen, dass ich euch ein seliges Los bereiten will, und darum glaubet und banget nicht. Nehmet alles ergeben auf euch, was ich über euch sende, und wisset, dass alle irdische Not einmal ihr Ende hat. Wisset aber auch, dass ihr selbst sie euch auch verringern könnt, durch euren eigenen Willen, so ihr alles, was euch drückt, zu mir hintraget, so ihr mich innig bittet, euch euer Kreuz tragen zu helfen, so ihr euren Mitmenschen helfet, wo und wie ihr es vermöget, und euch durch uneigennütziges Liebeswirken am Nächsten auch meine Liebekraft sichert, die euch alles überwinden und ertragen lässt. Denn wie ihr Liebe austeilet, so strömt euch meine Liebe zu in Form von Kraft und Gnade, in Form meines Wortes, das euch solche jederzeit vermittelt, dass ihr gedanklich von mir selbst aufnehmen könnt oder auch durch meine Boten entgegennehmen dürfet. Immer wird euch meine Liebe bedenken nach eurer Würdigkeit. Diese aber ist abhängig von eurem Liebeswirken. Und darum brauchet ihr auch keinerlei irdische Drangsal zu fürchten, solange ihr selbst liebetätig seid. Denn ich stehe euch jederzeit bei, auch in irdischer Not. Richtet ihr aber euer Augenmerk auf die Seele, auf euer geistiges Wohl, so werdet ihr die kurze Spanne eures Erdenlebens im Hinblick auf die ewige Seligkeit leichter ertragen. Denn ihr werdet euch immer an mein Wort halten, das den meinen alle Herrlichkeiten im Hause des Vaters verheißen hat. An das Wort, das sich erfüllen muss, weil mein Wort Wahrheit ist und bleiben wird bis in alle Ewigkeit. Amen.